Dan Hicks and The Hot Licks, I Don't Want Love. Und wenn es vergessene Helden gibt, und sie gibt es ja nun mal, dann ist er bestimmt einer von denen. Dan Hicks and The Hot Licks wurden 1968 gegründet in San Francisco. Und diese CD, diese neue CD, Beatin' the Heat von Dan Hicks and the Hot Licks, ist die erste nach 20 Jahren. Was mag er 20 Jahre lang gemacht haben? Ich weiß es nicht. Dan Hicks and the Hot Licks, das war eine Band, die in den 70ern ihre größte Zeit hatte. Sie haben ein bisschen Gypsy Jazz gemacht, ein bisschen Western Swing, immer mit viel Humor, ein bisschen Country, ein bisschen Singer-Songwriter-Musik und so weiter und so fort. Und Dan Hicks ist auch damals in den 70ern schon jemand gewesen, der nicht viele LPs verkauft hat, aber ein paar dann schon. Dan Hicks and the Hot Licks, Beatin' the Heat heißt die neue CD, das sagte ich. Ein paar Gäste sind dabei auf diesem Song, I Don't Want Love, spielt Brian Setzer zum Beispiel Gitarre. Ricky Lee Jones singt einen Song, Bette Midler singt einen Song, Elvis Costello singt einen anderen und Tom Waits singt dann noch einen anderen. Wir hören noch einen Song von Dan Hicks and the Hot Licks, der heißt in Anlehnung sicherlich an Tom Waits, obwohl er bei diesem Song nicht singt. Der heißt also The Piano Has Been Drinking, Not Me. Und von Tom Waits gibt es ja diesen Song The Piano Has Been Drunken. Also noch einmal Dan Hicks and the Hot Licks und The Piano Has Been Drinking, Not Me.